Ja, das ist die Sprache der Mörder, die in fliegenden Festungen bei Kaffee, Coca, Country und Rockmusik von ihren Mädchen sprechen, über Haiphong oder irgendwo über Laos, Kambodscha und wer weiß wo noch bald den Knopf drücken, okay sagen. Aber es ist auch die Sprache von Angela Davis und Charlie Parker und Luther King und von Millionen, die schreien und sprachlos schweigen. Die Sprache der Lieder, die wir gern hören. Bei aller Wut, vergesst das nicht,